3. Was ist denn mit dir los, Katharina? Ich bin krank. Ich habe solche Bauchschmerzen. So, Bauchschmerzen. Ich nehme an, du willst nicht in die Schule gehen. Was heißt hier wollen? Ich kann nicht. Heute ist doch der Englischtest, oder? Vielleicht hast du ja deshalb Bauchschmerzen. Nein, nein, Mama. Ich habe gelernt, ehrlich. Aber mir ist wirklich so schlecht. Na gut, dann mache ich dir erstmal einen Tee. Den kannst du trinken, dann geht es dir vielleicht besser. Und zu essen? Zu essen? Aber du hast doch Bauchschmerzen. Da hat man doch keinen Hunger.